I never dreamt to be a writer. My daughter needed information for school. It was just some homework. In Israel, we have the Roots Project. And I needed to create a kind of a narration about what happened to the family where I came from. Es war nie mein Traum, Schriftstellerin zu werden. Seltsam. Irgendwann kam meine Tochter, wollte von mir Informationen über unsere Familiengeschichte im Rahmen eines Schulprojektes. Ich wusste fast nichts, begann aber, Erinnerungen über meine Kindheit auszugraben. Ich schrieb sehr schnell, sehr klar. Meine Assistentin von der Uni las es und sagte, tolle Geschichte, guter literarischer Stoff. Ich sagte, was soll's, und jetzt wieder an die Arbeit. Doch sie, dickköpfig wie sie war, schickte den Text an Verlage. So fing das an. Meine Mutter sagte irgendwann am Telefon zu mir, schreibst du einen Roman? Und ich sagte ja, und sie fragte über uns. Und ich sagte ja, über mich. Und dann hat sie das sehr respektiert. Sie hat nicht gesagt von sich aus, kann ich das mal lesen? Das war zwischen uns völlig klar, dass das gar nicht in Frage kam. Ja, und dann habe ich ihr das Buch zugeschickt und irgendwann rief sie mich an und sagte, sie habe etwas gelesen und habe verstanden, dass ich etwas zur Sprache gebracht habe, was sie heute noch nicht sagen könne und wovon sie nur immer geglaubt habe und gehofft habe, dass sie uns das hätte verborgen halten können. Da war ich richtig stolz, als sie mir das sagte. Da dachte ich, wunderbar, das ist ja richtig gelungen. Lissy und Viola. Kindheiten im Gegenlicht. Ein Feature von Andreas F. Müller. Fragmente zweier Kindheiten. Mädchenkindheiten in zwei unterschiedlichen Welten, verbunden durch ein fatales Band. Wie lebte man, hier und dort? Wie fühlte sich das an, aufzuwachsen mit Müttern, die wie durch ein Wunder dem Gas, nicht aber dem Grauen entkamen? Müttern, die vermutlich nur durch ihre Töchter weiterleben konnten. Ich habe mich auf die Reise gemacht, nach Tel Aviv, nach Hamburg, wo ich auf- und mitgenommen wurde, in ein Stück ihrer Kindheit. All those souvenirs in my memory got me going down in strike. This was the hush-hush nightlife. It was not like that, but it was really with the trees and a lot of grass. Hier war das Zentrum des Nachtlebens, das streng geheime Nachtleben. Es sah noch anders aus damals mit Bäumen, Wiesen, den Wippen. Unzählige Stunden verbrachten wir hier, besonders die Nachmittage bis in die Abende hinein, die ganze Grundschulzeit. Anyhow, here it was, I think, my first kiss. Und hier war, glaube ich, der erste Kuss auf einer dieser Parkbänke. Alle Kinder aus dem Viertel trafen sich hier. Hier waren wir geschützt vor den Blicken unserer Eltern. All those traffics are something that I think that are new for me, not new now, but as a child. Diesen ganzen Verkehr, den gab es nicht in meiner Kindheit. Wir waren hier völlig frei. Es gab nur eine Bushaltestelle. Und die Schule, die war ganz anders. Ja, bin ich zur Schule gegangen. Das war, wie man damals sagte, in den 50er, 60er Jahren eine reine Mädchenschule, also eine koschere sozusagen, eine koschere Mädchenschule. Das war damals aber noch getrennt, als ich zur Schule ging. Oh, dann nebenan war direkt gegenüber vom Eingang, da war die Schulbibliothek. Oh, das war wunderbar, da konnten meine Schwester und ich immer zum Beginn der Sommerferien so viele Bücher mitnehmen in die Ferien, wie wir wollten, weil wir waren mit der Bibliothekarin gut befreundet. Das war eine ganz nette, kantige, magere Erscheinung. Aber die war ganz, ganz nett. Und die erlaubte uns das dann, dass wir kamen dann mit zwei, drei Taschen und einem Netz. Damals ging man noch einkaufen mit einem Einholenetz, so hieß das in Hamburg. Und dann wurde das vollgepackt mit Büchern. Die Schriftstellerin Viola Roggenkamp treffe ich im Hamburger Grindelviertel. Eine Frau mit feinen Gesichtszügen und sehr forschenden, klugen Augen, die, so könnte man meinen, die Leibwächter einer eher dünnhäutigen, sensiblen Person sind. Bereitwillig hat sie, meiner Bitte folgend, das Mädchen Viola, das sie war, zu diesem Spaziergang an Orte ihrer Kindheit mitgebracht. Ja, dann sind wir da runter, meine Schwester und ich, und hier die Straße runter. Und da, wo wir jetzt auch reingehen, werden in die Milchstraße rein. Und dann sind wir auch schon in der Magdalenenstraße, in der ich geboren bin 1948 am 15. April. This is the school, by the way, so we'll just cross the street and I'll show you the school. Die israelische Schriftstellerin Lissi Doron ist eine helle, beinahe jugendlich wirkende Erscheinung mit ihrem hochgesteckten Haar, das sich um ihr Gesicht in einer Flut kleiner, blonder Ringellöckchen ergießt, unter der, kaum wahrnehmbar, ein dunklerer Farbton durchschimmert. Lissi, die mich durch das Viertel ihrer Kindheit führt, eine kleine, ruhige Gartenkolonie in Yad Eliyahu, Tel Aviv. Dort ist sie 1953 geboren. This building that you can see now, it's from my days. Others were renovated or new here. Ich sehe ein mit hohem Eisengitter umzäuntes Grundstück, fast eine Festung, in dessen Mitte sich ein quadratischer 50er, 60er Jahre Bau befindet. In our days it was open. The family, the mothers, the fathers came to take care on us. Zu unserer Zeit war sie offen. Mütter, Väter kümmerten sich um uns. Während der Pausen kamen sie, brachten Essen. Da drüben befand sich das wichtigste Lebensmittelgeschäft des Viertels. Und gleich dahinter, bei diesem grauen, hölzernen Tor da hinten, das war der Frisiersalon von Seitschik. Jedes Mal, wenn wir dahin liefen, kam er raus, brachte uns Bonbons. Every time he saw someone standing in front of the barber salon, he came to have to do his job. The principal and most of the teachers were Holocaust survivors. Der Schulleiter, die meisten Lehrer waren Holocaust-Überlebende. Sie sprachen kaum Hebräisch. Es gab nur wenige Lehrer aus den Kibbuzim, die gut Hebräisch sprachen. Die unterstützten sie. In und um die Schule spielte sich unser soziales Leben ab. Which means we were 6 and we left this school when we were 14. Das ist mein Weg von der Schule, jetzt so die Richtung, die wir gehen, von der Schule nach Hause. Den bin ich früher als Kind nicht so gemütlich gegangen, wie wir das beide jetzt machen, sondern mit vorgestrecktem Kopf in eiligen, hastigen Schritten, damit ich auch pünktlich bin, damit meine Mutter sich keine Sorgen machen muss, dass ich tot bin. Und hinter mir Mitschülerinnen, die sich darüber amüsiert haben und mir nachgerufen haben, jetzt bleib doch mal und komm doch noch mal mit und meine Güte und deine Mutter wird schon nicht und die tut dir schon nichts, du brauchst doch keine Angst haben. Das hatte ich gar nicht. Natürlich, mir wurde nichts getan zu Hause. Aber sie hätte es gar nicht ausgehalten, wenn ich nicht pünktlich da gewesen wäre. Das war gar nicht zerstört hier, frage ich Viola. Oh doch, meint sie. Auch wenn es die Arbeiterviertel viel mehr getroffen hat. Zwei Nächte mit Phosphorbomben und so. Das war ja der allererste mit solchen Waffen großer Angriff. Über Dresden vergisst man das immer, auch Köln. Ja. Zu der Zeit war mein Vater ja inzwischen entlassen worden aus Fuhlsbüttel, wo er wegen Rassenschande gesessen hatte, inhaftiert gewesen war. Meine Mutter war ja auch inhaftiert gewesen in Fuhlsbüttel, weil sie verdächtigt worden war, angezeigt worden war. Sie hätte was von einem Konto mit einem gefälschten Scheck Geld genommen. Das hat sie im Moment gerettet, weil sie ist dann erstmal unter kriminell noch da behalten worden und nicht in eine Deportation gekommen. Wenn man erstmal diesen Fall aufklären wollte, der war natürlich ausgedacht. Es war zu Recht gelogen von der Frau, die meinen Vater wegen Rassenschande angezeigt hatte. Die war verliebt in ihn und war eifersüchtig auf die Jüdin. So sind die menschlichen Zusammenhänge. Und dann kam diese wunderbare Bombennacht. Und das war die Gelegenheit, die Identität wegzuschmeißen, den Ausweis mit dem Judenstempel zu verbrennen. Und mein Vater kam nach Hamburg und traf seine jüdische Geliebte wieder und deren Mutter, meine spätere Großmutter, und hat dafür gesorgt, dass sie erstmal verschwanden aus Hamburg. Damit waren sie erstmal weg. Auch Lissi musste ich nicht zweimal bitten, mich durch ihr Kindheitsviertel zu führen, aus dem, wie auch bei Viola, Jahrzehnte später sehr persönliche, irritierend schöne Literatur werden sollte. So 100 Familien lebten hier. Alle hatten anderthalb bis zwei Räume, vielleicht 60, 70 Quadratmeter. Aber die Gärten waren für uns alle da. Space. But it was very small. kind of a neighborhood was it? A ghetto. Es war ein Ghetto, ein geschlossenes Ghetto. Überlebende aus ganz Europa. Russland, Tschechoslowakei, Bulgarien, Ungarn, Österreich, Deutschland und Polen natürlich. Sie hatten niemanden mehr, suchten einen Ort, wo sie zusammen leben konnten. Die meisten sprachen Jiddisch, niemandem war das fremd hier. Sie lebten in diesem überfüllten Viertel und sie mochten das. Die Nähe der anderen gab ihnen Sicherheit. Es war wie ein Kibbutz, eine Art Ghetto. Man kann es auch Städtel nennen. It was really like a kibbutz, if you can give another perspective, or more than really a kind of a ghetto in or a shtetl, you can name it, yes. Yeah, I was a very happy child. Ein sehr glückliches Kind sei sie gewesen. Der Park bei der Schule, die westliche Seite, das war ihre Grenze. Garden was the border. Die Straße durfte ich nicht überqueren. Da gab es Fremde. Ein schmales Ländchen war das. Doch es war leicht für uns. Die Grenzen waren ganz klar. We have a very small land to play, so and it was very easy for us as children because children need boundaries to manage. Du siehst, wie schmal diese Grundstücke sind. Grün war wichtig. Sie mussten immer grün vor Augen haben. Ja. Und alles ohne Zäune. Sie hatten Angst, eingezäunt zu sein. Alles war offen. With no fences. Everything was open because they were afraid to be close in fence. So it was really open. And we'll go now to my section. You can think that I knew. Everyone. Ich kannte jeden hier, in jedem Haus, ging ein und aus, wo und wann immer ich wollte. Wherever I want. Ja, hier sind wir in der Magdalenenstraße. Das ist also die Straße. Die ist schon so, wie ich sie auch kenne. Hier hat sich nicht viel verändert. Hier sind die Häuser auch stehen geblieben. Alte Villen. So sah die aus, in der ich geboren bin und groß geworden bin, in der wir also gewohnt haben, dass die stand hier, also spiegelverkehrt, muss man sie sich vorstellen, mit diesem Giebelaufbau und dann gibt es so eine Veranda drum und so. Die gehörte uns ja nicht, unsere Villa, die sah nie so schön aus, so schön weiß getüncht und so intakt. Das war total heruntergekommen und galt hier in Pösedorf eigentlich als Schandfleck. Es war auch heruntergekommen. Es war auch Feuchtigkeit drin und Moder und Schwamm. Und es roch auch danach, aber es war wunderbar. Es gab zwei große Gärten dazu, also für mich aus der Kinderperspektive groß. Nämlich hier, wo jetzt so eine Garageneinfahrt ist, das war also der Vordergarten. Ganz viele Bäume fehlen hier, die sind abgeholzt. Hier war eine große Akazie und da drüben in der Ecke stand eine große Linde und ganz viel Büsche, Jasmin, Flieder. Meine Eltern haben das sehr wuchern lassen. Und meine Eltern haben das zu Recht so empfunden, eine Wagenburg zu bauen in feindlichem Land, denn um sie herum war dasselbe Deutschland wie vor 45. Nach 45, es waren dieselben Leute. Sie sahen einfach zu und mussten zusehen, wie die alle schon wieder was waren und bekamen und in Positionen waren. Und wie auch geredet wurde über Juden. Davon, das habe ich natürlich gar nicht miterlebt, aber das ist mir erzählt worden. Der normale Antisemitismus war ganz handfest da. Die Tendenz, jetzt nicht nur mit Juden zusammen zu sein, das war nicht einfach so, dass da sitzen Leute, die irgendwie alle dasselbe Schicksal haben und sich jetzt alle gut verstehen. So war das nicht. Man hatte unterschiedlich überlebt und es gab auch Beschämung. Es war einem besser gegangen als den anderen, dem war es noch viel schlimmer gegangen. Schuldgefühle gegenüber anderen jüdischen Freunden und aber auch die waren ja auch schwer beschädigt, psychisch. Alle Juden wollen es plötzlich auch leicht haben und feiern können. Und also mit wem bitte, wo bitte? Das war anders als in Israel. No, about the behavior of my mother, I think that it was very late when I thought that something is wrong. Because she was not alone, most of the people were Farouk people. Dass etwas nicht stimmte im Verhalten meiner Mutter, das wurde mir erst später bewusst. Sie war ja nicht allein damit. Die meisten Menschen hier waren ja verrückt. Das Einzige, was mich als Kind wirklich störte, war, dass ich keinen Vater hatte. Alle anderen hatten gewissermaßen eine Familie. Vater, Mutter und ein Kind. Zwei waren sehr selten. Meine Mutter war 46, als sie mich zur Welt brachte. Ja, die Eltern waren sehr alt. And they did it to have a future, no? To have future, to have a hope, to continue the generation of Jews. Sie setzten Kinder in die Welt, um eine Zukunft, ein Heim zu haben, damit es weitere Generationen von Juden gibt. And we were focused on friendship, not on family relationship. Freundschaft zählte, nicht familiäre Bindungen. Wer hatte schon eine Großmutter, einen Großvater, einen Onkel oder einen Cousin? Eine meiner besten Freundinnen hatte eine Großmutter. Wow, was macht so eine alte Dame in unserem Viertel? Das war seltsam. Also die Einfahrt war für mich draußen schon sein. Das war schon, also hier, da musste ich schon aufpassen jetzt, dass mir ja nichts passiert, also... Ich kann vielleicht einmal ein Auto am Tag. Aber in der, im Gefühl hier, durch meine Eltern, war hier ganz gefährlich. Es war gefährlich. Schon hier fing es schon an, gefährlich zu werden. Wir waren Gefangene unserer Eltern, das muss ich schon sagen. Das ist so. Wann ist Ihnen das erste Mal zu Bewusstsein gekommen, dass Sie in einer besonderen Lage sind? Ich habe es nicht als unnormal erlebt. Also ich denke, so Sie meinen, ich möchte so sein wie die anderen. Nein, das habe ich nie empfunden. Zunächst mal ist für Kinder ja jeder Zustand, so ungeheuerlicher sein mag, normal. Kinder akzeptieren alles. Vielleicht ist das dann irgendwann eingewachsen durch Hinweise, vor allem von Seiten meiner Mutter. Darüber sprichst du aber nicht draußen. Das müssen die und die nicht wissen. Oder Leute, die zu uns kamen zu Besuch, wenn die da sind, darüber sprechen wir nicht. Dadurch ist so eine Geschlossenheit entstanden, zu der nur ich und meine Familie in mir gehörte und sonst niemand. Und dazu hatte niemand Zutritt. My mother stood here in the balcony. Here. Meine Mutter stand hier auf dem Balkon im ersten Stock. Die Synagoge befand sich gleich um die Ecke, ein kleines Bethaus. Jemand rief sie. Helena, du solltest jetzt los zur Synagoge. Und sie lief schnell die Treppen hinunter um die Ecke zur Synagoge. Stieg dort wieder die Treppen hinauf, ging zuerst durch den Raum, der für die Frauen bestimmt war, und auf der Rückseite, wo wir eben standen, da befand sich der Raum für die Männer. Meine Mutter durchquerte beide Räume. Mit der Zeit hatten alle einen riesen Respekt vor ihr. Sie wussten, dass sie Gott etwas Interessantes mitzuteilen hatte. Sie unterstützten sie. Nur ich wollte sie umbringen. I went to the other side, watching via the window to see what's going on. Because meine Mutter Helena kam, es wurde augenblicklich still. Und ich hörte sie mit ihrer verrückten Stimme Namen aufzählen. Counting names, and it was a disaster for me. Für mich war das Ganze ein Desaster. Doch ich hörte alles, was sich da abspielte, und dann rannte ich davon. Ich schämte mich vor den anderen Kindern. So dann verließ Helena das Bethaus, das sie nur für dieses Ritual einmal im Jahr betrat. Später bekam das Viertel eine prächtige Synagoge, das kleine Bethaus wurde geschlossen. Was Helena nicht hinderte, an Yom Kippur weiter, nun ganz allein, auf dem Balkon zu stehen und im Moment des Totengedenkens Namen auszurufen. Meine Mutter ist 1920 geboren, meine Mutter ist unehelich geboren, ihr leiblicher Vater verschwand. Und meine Großmutter hat dann, da war meine Mutter 2 oder 3 Jahre alt, geheiratet. Von diesem Mann hat sie sich dann scheiden lassen, 2 Jahre später. sodass meine Mutter aufgewachsen ist mit ihrer Mutter und ihren Großeltern mütterlicherseits und hat da von Anfang an eine sehr starke Position eingenommen als das sehr geliebte, einzige Kind, also an der Seite einer recht hilflosen Mutter. Und ihre Tochter hat ganz viel Kräfte entwickelt. Und natürlich auch dann durch all die Jahre durch. Also für meine Mutter war es undenkbar, sich von ihrer Mutter zu trennen, um jetzt mit ihrem goyischen Geliebten abzuhauen. Zu einer Zeit, wo sie es vielleicht noch, es wäre knapp gewesen, sie haben sich 37 erst kennengelernt. Café Lachmanina, Kremenitzki-Straße, am Rande des Viertels. Lissi und ihre Cousine Dana, ihre einzige Verwandte aus der Vergangenheit, erzählen von Helena. She was strange. I liked her. Sie war seltsam, sagt Dana. Ich mochte sie, aber ich verstand sie nicht. Sie war unnahbar. Ich spürte, da war etwas sehr tief in ihr, an das ich nicht herankam. I couldn't really touch it. In everyday life, it was disaster for me to have a crazy mother, untouchable woman, woman full with secrets. Im Alltag war sie eine Katastrophe für mich, diese verrückte Mutter, diese unberührbare Frau voller Geheimnisse. Und dennoch, sie hatte Charisma. Auch Dana war als Kind fasziniert von ihr. Man spürte, dass sie immer etwas sehr Ungewöhnliches mitzuteilen hatte. Man musste nur auf den Moment warten, bis sie einen klugen, wichtigen Satz sagte, der einen ein Leben lang begleiten würde. Aus dem Holocaust hat sie radikale Schlüsse gezogen. Sie sah, dass wir dem Nationalismus, der Religion folgen sollten. Doch sie hatte ganz andere Vorstellungen, das menschliche Leben zu ändern. Sie hatte ein anderes Konzept, wie das menschliche Leben zu ändern. Und es war, you know, a aufgrund dieses Traumes hielt man sie für verrückt. Sie wurde jedoch nie persönlich. Sie hatte ihre Vision, wollte immer die ganz großen Dinge verständlich machen. Als Kind konnte ich das nicht einordnen. Ich fürchtete mich sogar davor. Sie war keine, mit der man beim Kaffee über Alltäglichkeiten plauderte. Wenn ich krank war, durfte ich mir immer was wünschen. Und keine Ahnung warum, ich wollte immer roten polnischen Nagellack, was im Viertel als etwas Nuttiges betrachtet wurde. Immer wenn ich Fieber hatte, sagte sie, dann gehe ich mal schnell in den Laden und kaufe dir roten Nagellack. Das wird dir gut tun. Verrückte Mutter, sagten die Nachbarn. Sie konnte solch seltsame Wege gehen. Ich glaube, in jener Zeit traf man nicht viele, die neben dem Mainstream lebten. Sagt etwas, rief sie, ihr wart in Auschwitz, ihr habt doch was gelernt. Und sie war die Leitfigur der Menschen, die in Auschwitz waren. Hast du dich manchmal geschämt? Most of the time, not sometimes. I want to die. Manchmal, fast immer schämte ich mich. Ich wollte sterben, schämte mich zu Tode. Unser Haus war das Schmutzigste, die anderen waren sehr sauber, jeder baute sich sein Nest, das Nest für die Kinder. Und meine Mutter sagte, alles, was du besitzt, ist in deinem Verstand und deinem Herzen. Mit dem Staub würde ich nicht kämpfen. Mit schlechten Menschen würde ich kämpfen. Sie putzte nie das Haus. Es war schrecklich. Für dich, sagt Dana. Niemand hat es gesehen, nur Lissi. Ja, weil ich alles putzte, bevor ihr kamt. Sogar die Wände. Immer wieder bemalte sie die Wände, die Treppen, wie es ihr gerade in den Sinn kam. Nach Auschwitz fühlte sie sich frei, alles zu tun, was ihr in den Sinn kam. So she felt free to do. You know, maybe after being released from Auschwitz, she really felt free in a way. Was für eine Frau war deine Mutter? Woher kommt sie? Frage ich Lissi in ihrer riesigen, lichtdurchfluteten Apartmentwohnung mit Blick auf die scheinbar im Minutentakt wachsenden Hochhaustürme von Tel Aviv. I think that I have few versions and I never had a chance to check those versions with her. Da gibt es mehrere Versionen, alles Mutmaßungen. Sie hat mir nie etwas gesagt. Es ist ein Puzzle, der Versuch, eine schlüssige Geschichte daraus zu machen. Combine a coherent story. So basically she was born probably in 99. Sie wurde wahrscheinlich 1909 geboren, vor dem Ersten Weltkrieg, in der Nähe von Wien, in einer religiösen und doch sehr weltoffenen Familie. Hochdorf hießen sie, kein typisch jüdischer Name, der Name einer Gegend bei Wien. Als sie 6 Jahre alt war, übersiedelte die Familie nach Polen, nach Przeworsk, eine kleine Stadt in Galizien, in der Nähe von Krakau. Zu Hause sprach man weiter Deutsch, doch alles um sie herum war polnisch. But in the outside world they lived in Poland. The story of the family that each they were 6 or 7 siblings. Sie hatte 6 oder 7 Geschwister und im Alter von 15, 16 wurde jeder von ihnen zum Studium nach Deutschland geschickt. Der älteste Bruder ging nach Berlin, wurde Ingenieur. Eine andere Schwester, die den Holocaust überlebte, von ihr kommen diese Informationen, ging ebenfalls nach Berlin, studierte Zahnmedizin und erlangte 1933 in Freiburg den Doktortitel. And then she graduated. As I know, my mother was the younger in this sister in this family. Meine Mutter war das jüngste Mädchen unter den Geschwistern. Auch sie plante, wie die anderen, in Berlin zu studieren. Aber die Situation dort war schon nicht mehr sicher. Und so kam sie zurück und begann an der Universität Krakau ein Medizinstudium. So she went to Krakow University and then she started to learn medicine. When the war broke, als der Krieg ausbrach, holte meine Mutter die Familie aus Przeworsk zu sich nach Krakau, wo sie ein Studentenzimmer nahe der Universität gemietet hatte. Sie waren nicht in der jüdischen Gemeinde, keiner wusste von ihren jüdischen Wurzeln. So dachte sie, das wäre sicher. Eines Tages kam sie von der Universität zurück und ihre Nachbarin sagte ihr, sie hätten alle nach Belzec abgeholt. Die Chance, dort zu überleben, sei gering, sie solle besser fliehen. Meine Mutter floh, ging in die jüdische Siedlung Krakau, das Ghetto. Dort begann dann ihr Kampf ums Überleben. Und das ist, was ich weiß. Ich würde mich nicht für alles verbürgen. Es gibt auch andere Versionen. Aber das ist die wahrscheinlichste Ereigniskette. But that is the only coherent chain I can build. Jolas nicht-jüdischer Vater hat es im Krieg geschafft, ihre Mutter und Großmutter mit nach Polen zu nehmen, wo er als vermeintlicher Verbindungsmann einer Firma, die sich am Besitz deportierter Juden bereicherte, auf seine Weise agierte. Der von ihr als liebenswert, doch völlig unheldenhaft beschriebene Vater spielte ein doppeltes Spiel und rettete mit gefälschten Kennkarten, geklauten Stempeln und viel Mut beide, als die Mutter nach einer Razzia sich schon auf der Ladefläche zum Transport nach Auschwitz befand. Und meine Mutter war eine junge Frau, die zu ihrem eigenen Leben kommen will auch. Das war auch dann sehr eng. Meine Großmutter liebte ihren Schwiegersohn über alles. Und das war auch manchmal wie eine Konkurrenz. Ich habe als Kind, fand ich das auch furchtbar. Mein Gott, meine arme Großmutter. Und wie spricht meine Mutter als Tochter mit ihrer Mutter? Aber es war auch alles offen. Meine Mutter war eine sehr ausgesprochene Frau und solche Gefühle, eben auch Verzweiflung und Wut, das ist so menschlich. Meine Mutter wollte auch mal befreit sein von dieser Mutterlast ihrer Mutter. Und sie ist eben auch die Tochter, diese junge Frau, die meine Mutter war, dieses junge Mädchen, die sich verliebt in einen Deutschen, der kein Jude ist, sagt zu diesem Mann, der bereit ist, zu ihr, der jungen Jüdin, die er liebt, zu halten, obwohl sie nicht mehr heiraten können, weil es schon die Nürnberger Gesetze gibt. Ja, aber nur, wenn du meine Mutter auch mit rettest, sozusagen. Wenn meine Mutter, also sie hat riskiert, dass er sagt, vielen Dank, nein. Das ist mir zu viel. Das finde ich, ist unglaublich verantwortlich gewesen von ihr. Auch sicher auch liebevoll, sicher auch, wie soll ich sagen, unfrei. Eingebunden in eine Verantwortlichkeit, die sie schon hat schleppen müssen, da war sie noch viel zu klein dafür. Da hat sie vielleicht versucht, damals sehr, sehr spät eine normale Trennung zu schaffen von ihrer Mutter, wie Kinder es normalerweise auch machen sollen, und zwar in der Pubertät. Hat sie ja auch nicht geschafft. Nein, ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe mich auch nicht trennen können. If you ask me about my mother, I can say that I could be proud because so many crazy people. Es gab so viele Verrückte hier, da konnte ich eigentlich noch stolz sein auf meine Mutter. It's incredible. You are such a bright person, but you have seen a lot of. Yes, I grew up in an open mental. Ich wuchs in der offenen Klapsmühle auf, ein unglaubliches Gemisch. So much love in und so viel Liebe an einem Ort. Jeder liebte hier jeden. Sie fühlten sich alle so verantwortlich für das Leben der anderen. So wurden wir geherzt, fanden immer offene Arme. So richtig leiden ließ man uns nicht. Und diese Liebe ging offensichtlich so weit, dass ein ganzes Viertel schwieg, wenn Lissy sich nach ihrem Vater oder nach der Vergangenheit ihrer Mutter erkundigte. Und wir gehen jetzt mal hier runter. Hier ist also die Einfahrt. Da war früher, das war die Einfahrt zum britischen Konsulat. Ja, die Frau, die meinen Vater angezeigt hat wegen Rassenschande, die wohnte hier in dieser alten Villa. Und die hatte das in ihren Besitz genommen, wie viele das gemacht haben, weil sie was von Juden billig abgekauft haben, die fliehen mussten. Und na, auf jeden Fall, das war also diese Frau, die sich in ihn verliebt hatte. Und die hatte sich hier eingenistet in diese alte Villa. Das wusste er auch. Und als meine Eltern nach dem Zusammenbruch Deutschlands, also nach dem 8. Mai und so, dann ist er mit meiner Mutter hier nach Hamburg reingefahren, auf dem Motorrad durch die Trümmer und hier in die Magdalenenstraße. Und dann standen sie hier vor dieser Villa und da hat er zu ihr gesagt, sag mal, kannst du dir vorstellen, willst du hier wohnen? Und dann hat sie gesagt, das ist Unsinn, also kannst du nur... Ja, möchte, aber wie soll denn das wahr werden? Wir haben ja gar nicht das Geld und wohnen ja auch Leute drin und so. Und dann ist er mit ihr hier durch diese Einfahrt durchgegangen. Hinten saßen die Tommys, die Besatzer. Und da ist er zu denen hingegangen und hat ihnen erzählt, was los ist. Hier sitzt die Frau, die mich wegen Rassenschande angesagt hat. Das hier ist meine, wir haben noch nicht heiraten können, meine Frau, aber mit der ich... wir den Krieg zusammen überstanden haben und was können wir jetzt tun? Und da ist ein britischer Soldat mit ihnen in das Haus gegangen und hat diese Frau vor die vollendete Tatsache gestellt, dass sie raus muss und Platz machen muss für dieses junge Paar. Das ging natürlich nicht so ohne weiteres von einem Tag zum anderen, aber so ist es dann schließlich gekommen. Und ich bin hier groß geworden, meine Schwester auch, meine ältere Schwester. Ich frage Lissy, ob die Leute hier von ihren Büchern wissen. No, no. Just my friends, of course. Yeah, okay, no, all my friends are, you know, they are sure, for them. The book is their history, but no. Nein, nur meine Freunde natürlich. Das Buch ist ihre Geschichte. Ich hatte eine Menge Probleme, das überhaupt öffentlich zu machen. Viele nahmen es mir übel, dass ich gewagt hatte, die Büchse der Pandora zu öffnen. Es ist immer noch sehr heikel. Viele nehmen mir übel, dass ich ein Apartment in Berlin gekauft habe, deutsche Freunde habe, sehr gerne nach Deutschland fahre. Die Leute denken, ich bin abgedreht, besonders die Alten. Sie können mich nicht verstehen. Ja, hier ging es zu dem Bunker und wir gehen mal über die Straße, weil das war einfach ein unheimlicher Ort, dieser Bunker, und es war ganz streng verboten für mich, hierher zu gehen und nur heimlich mal mit Wolfram, der ganz wichtiger Freund in meiner Kindheit. Ja, es war eine schöne Zeit auch. Es war auch wunderschön in diesem Garten. Meine Mutter hat alles getan, dass auch Kinder zu uns rein wollten, weil es so schön war bei uns. Sie hat alles gemacht. Sie hat Saft, frischen Apfelsinensaft und Kuchen und was zu essen. Und Tischtennis gab es bei uns. Und es kamen gerne zu uns, die Kinder. Und das war ja wichtig, damit wir auch Freundinnen, Freunde hatten zum Spielen und wir nicht so merken sollten, dass wir nicht raus durften. Aber irgendwann kam der Moment, wo die dann gingen, weil ihnen plötzlich einfiel, dass es im Bunkerspielen jetzt gerade viel schöner sei oder so. Und dann blieben wir zurück. Das lag mit auf uns, das wie eine Überwältigung. Das war nicht möglich, sich darüber hinwegzusetzen und ihnen das anzutun. Und das war auch traurig, das war auch furchtbar, das war auch beschämend vor den anderen Kindern, das war es auch. Und wenn der Erwachsene mit seinen Nöten und Ängsten sich über dieses Kind beugt und so zum Beispiel wie meinen Vater, sehe ich den vor mir, wie der erklärt, das musst du verstehen und wir haben solche Angst und dass wir euch überhaupt noch haben, dass wir das überhaupt erleben dürfen, dass es euch gibt, unsere Kinder, und denen darf nichts passieren. Und seine Ängste und so, das hat was ganz Eindringendes in dieses Kind, das sich dagegen überhaupt nicht wehren kann. Und dann verkapselt sie, verschließt sich ein als etwas Eigenständiges, was da lebt in dem Kind und ganz große Macht ausüben kann. Während eines Berlin-Aufenthaltes lud mich Lissi ein, das seit vielen Jahren in Israel laufende Theaterstück über sie und ihre Mutter das erste Mal in englischer Sprache zu sehen. Im Theater beobachte ich sie, wie sie da sitzt, in vorderster Reihe, wenige Meter nur vor ihrem alter Ego, der Schauspielerin Fabiana Mehuas. Selbst ihren Locken scheinen identisch mit den ihren, und ich frage mich, wie sie das erlebt. In der Diskussion nach dem sehr naturalistischen Stück fragt die Moderatorin: Als ich das Stück heute sah, ließ mich besonders ein Satz deiner Mutter nicht los. Was man nicht weiß, tut nicht weh. Und du reist ja durch ihr Leben, weil du wissen willst. Tut es denn noch weh? Meine Mutter dachte wahrscheinlich wirklich, wenn ich nichts erführe, würde ich glücklich werden. Aber aus meiner Sicht, meiner Erfahrung, treibt mich das in den Wahnsinn. Sie weigerte sich ja sogar, mir die Namen von meinem Großvater und meiner Großmutter zu verraten oder ihr eigenes Geburtsdatum. Sie feierte ihren Geburtstag immer mit meinem zusammen. Und ich hatte keine Ahnung, wo sie herkam. Ich bin allein mit ihr aufgewachsen. Meinen Vater habe ich nie kennengelernt, hatte keine Ahnung, wo er sich befand. Diese Abwesenheiten, diese Lücken waren so einschneidend, dass ich glaube, immer noch in einer Konfliktsituation mit meiner toten Mutter zu leben. Ich streite noch mit ihr, habe immer noch diese Wut, diesen Zorn in mir. Denn ich lebe bis heute in einer leeren Welt. So kann man nicht leben. Ich muss diese Lücken füllen. Schwer, alleingelassen zu sein auf einer solchen Reise. Und wenn man verfolgt war oder dann inhaftiert war oder was, dann gibt es ja Erlebnisse von Demütigung, von Drangsalierung, von schrecklichen Situationen, in denen man selbst auch Beschämung erlebt hat, gerade in der Erinnerung daran. Also damit beschädigt man Kinderseelen, das will man nicht erzählen, das kann man unter Umständen auch nicht erzählen, weil es mit Schamgefühlen verbunden ist. Aber ich glaube, das, was in uns entstanden ist, bei den Nachgeborenen, Bilder, Gefühle, nicht unbedingt jetzt die Lücken beschreiben, die die Eltern nicht erzählt haben oder nicht erzählen konnten, sondern erstmal eigenes. Eigene psychische Zusammenhänge, die entstehen, weil sich das Kind etwas psychisch erklären muss, was unverständlich ist und unaushaltbar ist in einer Situation, in einem Augenblick. Unaushaltbar und nicht erklärbar für das Kind. Und um das aushalten zu können, bilden sich Bilder, Versatzstücke, Geschichten, Bruchstücke innerlich, die ja gar nicht unbedingt erzählt werden von dem Kind. Natürlich nicht. Aber die führen ein Eigenleben in diesem Menschen und das bleibt am Erhalten. Gedanken, die mich auch wieder zu Lissi führen. Warum hatte sie die Akten, an die ich relativ leicht kam, nicht längst vor mir gefunden? Warum hatte sie nicht per Mausklick das Lager von Skarżysko-Kamienina recherchiert, wo die Mutter Handgranaten herstellen musste. Meine Mutter sagte, ich gehöre in die Vergangenheit und die Vergangenheit kann nichts für dein Leben leisten. Du musst nach vorne schauen. Ich bin verantwortlich für jene, die starben und du für all jene, die leben. Sie sagte mir, ich bin verantwortlich für all jene, die sterben und du für all jene, die leben. Und es gab die Zeit, in der Lissy das beherzigte. Rainy days look worse from windows. But when you're outside, you can stand it. Regentage sind schlimmer von drinnen. Draußen lassen sie sich ertragen. Ich denke, danach zu leben war ganz normal für uns. Ich hatte viele Freunde. Alle hatten ihre Last zu tragen. Sie trugen sie, ohne zu fragen, was sie da trugen. Es war gut, nicht allein zu sein. Wir fühlten, unser Leben mit anderem füllen zu können, als mit der Frage, bist du normal? So schützten sich die meisten von uns. Und so war Israel für uns ein wundervoller Ort. Später hatten wir dafür zu zahlen, aber es war so heilsam. Ich denke, die Trennung war nichts Rationales. Meine erste Liebe, das war ein Junge aus einem anderen Viertel. Er kam aus einer typisch israelischen Familie, eine Familie, in der alles anders war als bei uns. Sein Vater war Pilot und ich spürte sofort, das ist die Welt, die ich suchen musste. Die authentisch israelische Welt. Wir waren 5 enge, liebevolle Freunde, hielten sehr zusammen. Doch die meisten unserer Liebesentscheidungen führten uns aus dem Ghetto hinaus. Most of our love choices were outside the ghetto. Unsere Eltern waren in unseren Augen eine alte Generation, die aus der Diaspora kam. Sie waren nicht Teil dieses wundervollen Landes, das uns Frieden bringt und die Stärke, einen Staat aufzubauen. Wem war das schon gegeben, das Recht, einen eigenen Staat aufzubauen? Wir fühlten uns Teil von etwas ganz Großem und wir beschäftigten uns nicht mit unserer persönlichen Geschichte. Das ging so, bis ich mein eigenes Trauma hatte, als ich im Yom Kippur-Krieg meinen Freund verlor. Bis dahin lockte ein Horizont mit wundervollen Aussichten. Ich wollte im Kibbutz arbeiten, ein ganz neues Leben aufbauen. Erst ein Bruch in deinem Leben zwingt dich, wirklich Fragen zu stellen. Und ich denke, da begann die Trennung. Und meine Mutter fing an, gegen diese Trennung zu kämpfen. Sie hasste alle meine Freunde mit diesem Traum, gute Soldaten zu werden, Kämpfer zu sein, Kämpfer für Israel. Sie hatte Angst, ich würde die militärische Sicht auf die Dinge wählen. Das war unser letzter Kampf. Damals gewann ich, aber auf lange Sicht hat sie gewonnen. I think that at that time she lost, but in the long run, of course, she won. Warum blieb man in Deutschland nach 45? Meine Eltern wollten raus aus Deutschland. Aber wohin? Mein Vater ist kein Jude. 1945 hieß es ja, meine Mutter und ihre Mutter zusammen mit dem Säugling, meine Schwester, meine ältere Schwester, ja, können nach Palästina, illegal war das ja noch, aber dein deutscher Mann muss hier bleiben. Das war damals der Grund, warum meine Mutter aus der jüdischen Gemeinde austrat. Gut, Amerika. Amerika ging auch nicht, weil da Quoten gab es, Einwanderungsquoten, keine Polen. Die Quote war erfüllt, meine Schwester war im Versteck in Polen geboren. Also meine Mutter, ihre Mutter, mein Vater hätten nach Amerika gekommen, die hätten aber ihr Baby hier lassen müssen. Ja, und dann bleibt man. Das war mit ein Grund, warum ich sehr lange gebraucht habe, nach Israel überhaupt zu gehen. Also da war ich 39 Jahre alt, ne? Und ich hatte Angst, nach Israel zu fahren, wegen dieser Fragen. Also als ich 87 nach Israel ging, und ich hatte also eine ganze Liste von Namen und bin damit ins Archiv gegangen, in die Totenbücher durchzusehen in Yad Vashem. Und das war eine ganz schwierige Situation. 1987 ein älterer Herr an der Buchausgabe. Neben mir stand ein jüdisches Ehepaar aus Holland und ich jetzt die Jüdin aus Deutschland. Und ich fragte also nach den deutschen Totenbüchern und er gab sie mir aus dem Regal und sagte dann zu mir und vor diesem holländischen Ehepaar, die auch nach den holländischen Totenbüchern verlangten, die deutschen Totenbücher seien die schäbigsten und die seien überhaupt nicht mitfinanziert worden von Deutschland. Die holländischen seien so schön und die englischen, die französischen. Also, und ich stand da wirklich mit dem ganzen deutschen Schande auf meinem Haupt. Das war ganz furchtbar. Etwas, was ich aber in Israel ein paar Mal erlebt habe. Also eben auch durch die Tatsache, dass ich einen deutschen Nachnamen habe, dass mein Vater kein Jude ist. Ich habe den wirklich geschleppt auf meinen Händen durch Israel, durch meinen Vater geschützt. Immer wieder vor diesen Angriffen, natürlich. Das war überhaupt nicht einfach. Ja, und in den Büchern habe ich dann nach den Namen gesucht. Ich habe einige gefunden. Es war nicht immer sehr erhellend. Es war nicht immer mit dem Ergebnis so, jetzt weiß ich, was aus denen geworden ist. Eher nicht. Viola bleibt über ein Jahr in Israel. Und dann merkte ich allmählich, dass ja Schreiben tue ich auf Deutsch. Und das ist mein Zuhause. Das ist meine Sprache. Und es ging nicht für mich, in Israel zu bleiben. Ja, und dann bin ich wieder nach Hamburg zurückgegangen. Ich gehöre auch hierher. Und ich muss auch sagen, ich bin gewohnt an mein Jüdischsein hier. Ich fühle mich hier jüdisch, nicht in Israel. In Israel bin ich die Deutsche. Und darunter leide ich. I had to create my reality or my Ich musste meine Welt allein erschaffen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich bis heute verwirrt bin. Bei jeder Begegnung mit anderen Menschen kann ich eine neue Biografie zusammensetzen, ohne jedes Herzstück der Geschichte zu fassen. And I never knew that my mother had any temptation to give the testimony. Meine Mutter war niemals versucht, Zeugnis abzulegen. Sie ging durch die furchtbarsten Lager, nicht nur Auschwitz. Im polnischen Kamjena und dann nahe Leipzig fertigte sie Handgranaten. Yellow People nannte man Gefangene wie sie, aufgrund des TNT und anderer hochgiftiger Substanzen, denen sie bei der Produktion ausgesetzt waren. Sie war eine von sechs Überlebenden. Als ich aus Israel zurückkam, sagte sie zu mir, sie habe gedacht, also so wörtlich, mit mir hört alles auf. Also es war ganz furchtbar für mich. So als sei ich gar nicht existent. Als ihre jüdische Tochter. Ich glaube, das war... vielleicht kann man das sogar als einen Auslöser dafür bezeichnen. Vielleicht war das mit ein Auslöser, dass ich dann irgendwann anfing, von mir erzählen zu wollen und nicht immer von meinen Eltern. Die Leute lechzen nach einem Happy End. Die Beziehung zwischen Mutter und Kindern ist immer belastet. Nie entspannt man sich und sagt, jetzt ist es geschafft. Irgendwas brennt immer in mir. Meine Mutter wollte, dass ich die Geschichte ihrer Familie nicht erzähle. Sie wollte sie als ein Seelengeheimnis bei sich behalten. Sie ließ sich nicht träumen, dass ich es öffentlich machen würde. Ich denke, in meiner Geschichte gibt es keinen klaren Schnitt, keine Antwort. Ich bewege mich ständig in einer Grauzone. Also dieser Wunsch, dann sind wir frei. Wenn die Eltern tot sind, dann sind wir frei. Und dieser Tod hat was Gutes. Darin sind die Eltern, das ist ja ein guter Tod. Da sind sie drin aufgehoben, die Eltern, da kann ihnen nichts mehr passieren. Und dann können die Töchter über den Gartenzaun klettern und sind frei, endlich frei. Lissi und Viola. Kindheiten im Gegenlicht. Ein Feature von Andreas F. Müller. Mit Lissi Doron und Viola Rockenkamp. Es sprachen Marin Kreumann und der Autor. Ton und Technik Michael Morawitz und Petra Pellott. Regie der Autor. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2014.